Gut, das nächste ist auch von den Nikolauskalender und zwar einen Tag vor diesem Dienstag, nämlich der Montag. Es ist Montag! Eine neue Arbeitswoche beginnt. Okay, arbeiten nicht vielleicht. Obwohl, Studium kann auch Arbeit sein. War nicht noch gerade Wochenende. War nicht noch gerade zweiter Advent. Schon wieder vorbei mit der Besinnlichkeit. Am Montag kann man sehen, wie die Zeit rennt. Doch was bringt es sich andauernd zu entspannen? Es ist Montag. Power muss eine ganze Woche reichen. Wir könnten's auch mal ruhig angehen und dann sehen, was kommt. Doch wir brauchen ein bisschen Energie für die Woche, die jetzt kommt. Und deshalb, you gotta walk. Thank you.